Das waren Travis Live, ein Mitschnitt vom Glastonbury Festival 2000, exklusiv für 1Live Kultkomplex Spezial. Ich sage Tschüss, mein Name ist Frank Meyer und hier geht's weiter bei 1Live mit Jürgen Domian. Ihr könnt jetzt anrufen unter 0800 5678 111. Ich wünsche viel Spaß und eine gute Nacht. Tschüss. Domian, das 1Live Talkradio, 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live, 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt Helden und Lebensretter. Und ich möchte gerne mit Helden reden. Ich möchte gerne mit Lebensrettern reden. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, denen das Leben gerettet wurde. Was ist passiert? Wer war euer Lebensretter? Habt ihr heute noch Kontakt zu eurem Lebensretter? Überhaupt, was ist alles so vorgegangen und wie geht es euch heute, nachdem ihr ja wahrscheinlich an so knapp dem Tode irgendwie irgendwo entronnen seid. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, von eurer Geschichte, von eurer guten Geschichte, ja, das ist ja immer etwas Positives, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Markus und Markus ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Markus, geh bitte ganz nah ans Telefon. Ja, bin ich. So ist es. Gut. Ja, bist du ein Geretteter oder ein Retter? Ich bin ein Geretteter. Was ist passiert? Was ist passiert? Vor etwas mehr als 3 Jahren. Ja, etwas mehr. 27. August 97. Mhm. Wollte ich mir eigentlich das Leben genommen haben. Mhm. Weil Stress mit der Ex-Frau und durfte meine Kinder nicht sehen. Und wie viele Kinder hast du? Ich habe 2. Mhm. Wie alt sind die oder waren die damals? Damals waren sie 4 und 6. Mhm. Ja, und für mich kam eigentlich nur die Sache in Frage, ab vom Baum und dann hast du es hinter dir und allen geht's gut. Du wolltest dich erhängen? Nein, ich wollte mit dem Motorrad vom Baum fahren. Mhm. Haben Helm ausgezogen, haben in die Ecke geschmissen, haben mich auf dem Motorrad gesetzt. Einsame Landstraße, der erste Wald, der kam, der erste große Baum, der kam, der sollte mir gehören. Mhm. Haben angepeilt, haben auch getroffen und das war's erstmal. Und du bist also volle Kanne ohne Helm mit einem Motorrad gegen einen Baum gefahren? Volle Kanne nicht, aber ich hatte weit über 100 drauf. Naja, das ist schon volle. Naja, gut, das ist, es geht noch schlimmer, aber es ist schon auch volle Kanne. Das Ganze habe ich dann überlebt, aus dem Grunde, weil kurze Zeit später ist jemand vorbeigekommen, der wo mein Motorrad gesehen hat oder die mein Motorrad gesehen hat und mich dann gesucht und gefunden hat, die dafür sorgte, dass ein Krankenwagen, Notarzt und alles kam. Mhm. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen mit, ja, als sehr schwer Verletzter, lag 2 Monate im Koma und 3 Monate auf Station und danach alles nur noch mit Reha-Maßnahmen etc. Beschreib doch mal deine Verletzungen, die du hattest. Ich wäre wohl einfacher zu erklären, was ich nicht hatte, aber das Größte, ich habe mir 3-mal die Wirbelsäule gebrochen, habe einen Schädelbasisbruch, habe mir beide Beine in Einzelteile fast zerlegt, innere Verletzungen und Rippenbrüche, also. Mhm. Wie viele Monate lagst du im Koma, hast du gerade gesagt? 2 Monate. 2 Monate im Koma. Mhm. Allein durch diesen Schädelbasisbruch. Mhm. Und diese Frau, die mich damals gefunden hat und den Notarzt gerufen hat, war so, dass die während der Komazeit sich mit meinen Eltern in Verbindung gesetzt hatte. Sie auch es schaffte, 3 oder 4 Mal auf Station zu kommen, beziehungsweise ans Bett zu kommen. Mhm. Danach, wo ich aus dem Koma aufgewacht bin, eigentlich fast jeden Tag mich besucht hat. Mhm. Und in der Reha-Klinik, die mich fast jeden Tag oder wenn es ja möglich war, mich besucht hat. Jetzt sag bitte nicht, dass du heute mit der Frau zusammen bist. Ich bin seit dem 27. August 99 mit dieser Frau verheiratet. Nein, ich habe sogar fast gedacht. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich eine große Fügung des Schicksals. Wenn diese Frau da nicht vorbeigekommen wäre, wärst du wahrscheinlich verblutet und wärst gestorben am Unfall. Also die Ärzte haben mir gesagt, auch eine halbe Stunde später und es hätte hinter mir gehabt. Das ist ja Wahnsinn. Und dann kommt eine Frau, eine wildfremde Frau vorbei. Und das mitten in der Nacht und stockduster und... Die dich nicht kennt, die du nicht kennst, mitten in der Nacht, die... Und sieht mein Motorrad. Und diese Frau hat direkt dann so einen Draht zu dir, dass sie dich ständig besucht und heute seid ihr verheiratet. Das ist ja wie, das ist ja wie in einem, es ist ein Film, ne? Ein Filmdrehbuch. Jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, es ist das Größte, was mir hat passieren können, dass ich diese Frau kennengelernt habe. Absolut, du warst so nah am Tod und bist jetzt so, so voll wieder ins Leben eingestiegen. Sie hat mir also die Kraft gegeben, vor allem will ich allen mal sagen, die vielleicht vor demselben Problem stehen. Mhm. Es gibt keinen Grund, aber überhaupt keinen Grund, sich das Leben zu nehmen. Und genauso ist, wenn man schwer verletzt ist oder hat irgendwas, die beste Medizin ist der Wille, weil ich habe das Laufen neu lernen müssen, ich habe das Reden neu lernen müssen. Genau, jetzt will ich dich nämlich fragen, du warst so unglaublich schwer verletzt. Das Ganze war 1997, sagst du. Bist du heute denn einigermaßen komplett wiederhergestellt oder hast du noch... Einigermaßen, ja. Also ich habe, außer dass mein rechter Fuß gelähmt ist und dass durch diesen Wirbelsäulenbruch doch einige Probleme beim Schwertragen oder beim länger Laufen oder... Aber du kannst laufen, du bist nicht auf einen Rollstuhl angewiesen? Ich kann ganz normal laufen. Mhm. Wenn man es nicht weiß, sieht man auch nicht, dass mein Fuß gelähmt ist. Mhm. Da ist auch keine Schiene oder sowas. Mhm. Und, Markus, als du damals aus dem Koma erwacht bist, war dir da klar, was los ist? Oder hast du gedacht, ich bin jetzt im Jenseits? Oder was ist das für ein Gefühl, wenn man, du bist mit dem Vorhaben Motorrad gefahren, dich umzubringen. So, dann lagst du so lange im Koma und dann wachst du auf. Was geht da in einem vor? Was geht an einem vor? Erstmal habe ich in dieser Zeit keinen langen Tunnel oder kein Feuer oder was gesehen, sondern ich hatte Albträume. Mhm. An die du dich erinnern kannst? Ja, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, aber so ein Teil kriege ich noch zusammen, was gewesen ist in den 2 Monaten. Also manchmal höre ich von Leuten, die lange im Koma gelegen haben, entweder die Geschichte mit dem Tunnel, mit dem hellen Licht irgendwo, oder die Leute sagen, ich kann mich an gar nichts erinnern, es ist einfach nur tiefe Schwärze. Aber bei dir war es was anderes, es waren Träume und Geschichten. Es war so, dass ich die ersten 2 Wochen im tiefen Koma lag, und die restlichen 6 Wochen in einem Wachkoma lag. Mhm. Und was in den ersten 2 Wochen ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann mich eigentlich nur so am Ende dran erinnern, dass ich da meine Albträume hatte. Mhm. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Markus, war, als du dann realisiert hast, dass du wieder lebst oder dass du noch lebst, was für ein Gefühl hattest du da? Warst du da froh oder hast du gedacht, oh ja, shit, ich wäre doch lieber... Zwiespältig. Mhm. Auf der einen Seite wollte ich lieber tot sein. Und auf der anderen Seite habe ich eigentlich festgestellt, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich umzubringen, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen. Das hast du direkt am Anfang schon dann so empfunden? Die ersten Tage? Ja, die ersten Tage, weil es war meine Mutter oder meine Eltern kamen vorbei, meine Schwester kam vorbei und unter anderem auch meine jetzige Frau kam vorbei. Mhm. Und alle haben natürlich fleißig auf mich eingeredet. Das heißt, das hat dich wieder gut aufgebaut dann? Es hat mich auf alle Fälle schnell aufgebaut. Wie hat denn deine Ex-Frau darauf reagiert, dass du so etwas Schlimmes gemacht hast? Ich habe ganz krass gesehen mit dem Lächeln. Hat die dich mal im Krankenhaus besucht? Nein. Absolut überhaupt nicht. Also sie hat einmal bei meinen Eltern nachgefragt, wie es mir ging. Und das war's dann. Hast du heute wenigstens Kontakt zu deinen Kindern? Inzwischen habe ich sehr, sehr guten Kontakt zu meinen Kindern, was ich jetzt auch meiner jetzigen Frau zu verdanken habe. Also das ist ja wirklich eine Geschichte wie im Märchen. Für mich ist das ganz ein Märchen. Das ist ein Märchen, ja. Ich kann es heute noch nicht ganz hundertprozentig fassen, dass es wirklich so geendet hat und dass ich mit meiner Lebensretterin eigentlich diese Frau fürs Leben gefunden habe. Bestell dir von mir mal die allerherzigsten Grüße und Kompliment, dass sie in der Nacht da durch die dunkle Landschaft gefahren ist. Die hört mit. Herzliche Grüße, alles Liebe. Markus, für deinen neuen Lebensabschnitt wünsche ich dir alles Gute. Danke. Und ich bin sicher, dass du sowas nicht mehr machen wirst, nach dieser Erfahrung. Nein, noch ganz bestimmt nicht. Ja, alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. Jo. Helden und Lebensretter. Das heißt unser Thema heute Nacht und ich möchte mit euch reden, deren Leben gerettet wurde, sowas vielleicht, was der Markus gerade erzählt hat. Wie war das? Wer hat euch das Leben gerettet? Gibt es noch eine Verbindung zu dieser Person? Seid ihr dieser Person vielleicht sehr dankbar? Oder ist sie unauffindbar? Sowas gibt es ja auch. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, also mit Lebensrettern oder mit Leuten, die man Helden nennt, die etwas ganz Tolles bewerkstelligt haben, durch deren Einsatz Menschenleben gerettet wurde. 0800 5678 111. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind für euch natürlich ganz cool, für euch kostenfrei. Paola, 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Paola, ja. So, bist du jetzt eine Retterin oder eine Gerettete? Nein, eine Gerettete. Auch eine das heißt Gerettete. Eigentlich meine ganze Familie. Denn wie ich schon gesagt habe, wir waren im Ende Juli, also ich bin eine Italienerin. Wer bellt denn da im Hintergrund? Und ja, das ist meine Tochter. Ach, das ist die Sie Tochter. Ist am Zahnen und ich höre dich jede Nacht, wer denn bellt, wir waren immer die Nacht durch. Wer bellt da im Hintergrund? Das ist die kleine Tochter, die kriegt Zähne, oder? Ja, sie kriegt Zähne. Ja. Sie ist 16 Monate alt und das ja. Das ist natürlich nicht so schön, wenn man Zähne kriegt mit 16 Monaten. Ja. Ich kann mich genau erinnern, es war grauenhaft. Es zwickte und piekte überall. Also ich muss sagen, es ist eigentlich ganz ruhig. Es ist nur, sie kann nicht schlafen. Ja. Da muss ich halt mit wach sein. Das und dann muss die Arme zusammen mit der Mutti Domian gucken, ne? Das macht nichts. Also ich finde es ganz schön interessant, muss ich sagen. Erzähl mal deine Geschichte. Ja, also es ist folgendes. Wie gesagt, ich war Ende Juli, waren wir mit der ganzen Familie, also mein Mann und mein ältesten Kind im Urlaub. Und auf dem Rückweg von Italien nach Deutschland zurück hatten wir einen Autounfall. In diesem Jahr? In diesem Jahr, das war im August, am 18. August. Ja. Und es ist nachts passiert, kurz nach Mitternacht, und ich bin Auto gefahren. Mhm. Es war ein Hund, also das haben wir erst im Nachhinein erfahren, dass es ein Hund war, auf der Überholspur. Und dann ist das eben, der Reifen ist geplatzt und da ist das Auto ins Schleuder gekommen. Und wir sind gegen die Leitplanke gefahren. Moment, das habe ich nicht verstanden. Ein Hund war auf der Überholspur? Ja, also es ist nicht zu glauben. Auf der Autobahn? Also auf der Autobahn in Italien und das mitten in der Nacht. Mhm. Und im Nachhinein haben wir erfahren, dass es ja nur ein Skelett war. Weiß der Kuckuck, wie lang der da schon gelegen ist. Ach, das war gar kein lebender Hund. Ich dachte, der wäre da rumgelaufen auf der... Nein, das war ein toter Hund. Ein toter Hund, ja. Aber ich meine, das sieht man halt im ersten Moment nicht, gell? Mhm. Das ist halt alles dann eben nach dem Polizeiprotokoll, ist halt alles aufgetaucht. Dann wolltet ihr diesem toten Hund ausweichen oder seid ihr drüber gefahren? Ja, nee, ich wollte schon ausweichen, aber ich habe es mit dem linken Reifen, habe ich es noch erwischt. Mhm. Und dadurch hat dann der Reifen geplatzt. Verstehe. Mhm. Ja, und dann ist eben das Auto ins Schleuder gekommen. Mhm. Unsere Angst in dem einen Moment war eben mein Sohn, denn wir hatten ihn vor einer halben Stunde, hatten wir ihn abgeschnallt, denn ja, das macht man nicht und das wird man nie mehr machen, also mindestens bei mir nicht, wird es nie mehr vorkommen. Wie alt ist der Sohn? 6 Jahre alt. 6 Jahre? Ja, der also war am Tag. Im Auto war deine ganz kleine Tochter? Meine Tochter, die war angeschnallt im Kindersitz, also ganz normal, wir waren auch angeschnallt. Der kleine Sohn, dein Lebensgefährte und du? Ja, und eben, und der Sohn, der ist halt hinten gelegen. Mhm. Wir hatten Glück, dass es halt ein großes Auto war. Und dadurch ist uns kein Schade passiert. Mhm. Das war eben nur Blechschaden. Mhm. Eben, was ich sagte, ist auch eben, dass mein Sohn nicht aus dem Auto gekommen ist, weil mein Mann, wo er gemerkt hat, dass wir gegen die Leitplanke kommen, es ist dann ein Unfall passiert. Der Reifen ist geplatzt, ein Unfall ist passiert. Ja. Habt ihr euch überschlagen oder? Nee, das Auto ist gegen die Leitplanke gekommen, erstmal frontal und dann hat sich in sich gedreht. Mhm. Wir hatten Glück, dass das Auto ganz rechts geblieben ist, also dass wir nicht wieder auf die Überholspur geblieben sind, denn ich meine, da kommen wahnsinnig viele Autos und das war ja Mitte August, das war dann noch Rückkehrdatum. Reiserückkehr. Ja. Wann setzt jetzt der Lebensretter ein? Was? Jetzt ist es folgendes, was ich und mein Mann, woran wir uns nicht erinnern, ist, wie wir aus dem Auto gekommen sind, Jürgen. Also da denken und haken wir daran und wir wissen das einfach nicht. Mhm. Wir erinnern uns daran, dass kurze Zeit später sind wir eben auf dem Gras gesessen. Mhm. Ich, mein Mann, meine Kinder hatten zwei Jugendliche. Also das sind zwei deutsche Familien angehalten. Mhm. Muss ich dir vorstellen, Domian, wir waren 1500 Kilometer von Deutschland entfernt. Mhm. Und da halten zwei deutsche Familien, die nicht einmal gemerkt haben, dass es ein deutsches Auto war, weil man hat es ja nicht merken können. Und diese Familien waren quasi eure Retter. Wir denken, dass diese Leute uns geholfen haben, aus dem Auto zu kommen. Das heißt, wenn ihr nämlich in dem Auto geblieben wärt, wäre eine Riesengefahr gewesen, dass andere Autos auf euch raufgefahren wären. Ihr wärt vielleicht alle tot gewesen. Genau, also das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass eben mein Mann geschrien hat, dass sie aus dem Auto kommen mussten. Ich habe die Kleine abgeschnallt vom Kindersitz und dass ich gegen die Türe getreten habe. Aber eben wie gesagt, wie wir rauskamen, das wisst ihr gar nicht mehr. Hat man euch denn das hinterher vielleicht erklärt noch? Nein, das wissen wir leider nicht. Mhm. Denn diese Leute sind zwar, ich glaube, über eine Stunde, anderthalb mit uns am Unfallort gewesen. Dass wir uns verstehen konnten, haben sie es erst durch meinen Sohn erfahren, denn eben die Kinder von dieser Familie hatten meine Kinder gehabt. Mhm. Also sie haben sie genommen, haben sie zugedeckt, weil es war kalt. Nun hast du gerade gesagt, die waren nur eine Stunde da. Heißt das, dass ihr gar keinen Kontakt mehr mit den Leuten habt? Doch, wir haben Kontakt mit diesen Leuten gehabt. Also ich kann mich an eine ganz, ganz liebe Frau erinnern, die versucht hat, Italienisch zu reden. Mhm. Nur eben in dem Moment war ich so geschockt. Mhm. Die hat zwar mit dem Mann sich auf Deutsch unterhalten und ich habe die Leute ja auch verstanden. Ich bin ja hier geboren und groß geworden. Mhm. Aber ich meinte ja so mit Kontakt auch hinterher. Jetzt habt ihr keinen. Nein, das haben wir leider nicht. Denn die haben uns dann gesagt, dass sie zwar weggehen, dass sie eben, die haben sich von uns verabschiedet. Mhm. Aber Jürgen, wir haben das in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Man steht ja unter Schock. Ja, genau. Das Einzige, woran uns an dieser Familie erinnert, ist eine Decke, die mit der Decke haben sie meine Tochter halt warm gehalten. Und die haben keine Adresse hinterlassen bei euch? Nein, die sind einfach weg. Es waren aber zwei Familien, sagst du, ne? Ja, es waren zwei Familien. Die in einem Auto gefahren sind? Nee, in zwei Autos gefahren. Sind zwei Autos gefahren und dann ist noch ein junger Italiener ist eben noch angehalten und hat eben die Polizei halt benachrichtigt. Es sind dann auch nicht andere Autos in euer Auto reingefahren? Nein, Gott sei Dank nicht. Nein. Also da war wirklich ein Schutzengel über euch. Ja, auf jeden Fall, Jürgen, denn also wie gesagt, die größte Angst war für den Bub, der nicht angeschnallt war. Mhm. Und ich meine, ein sechsjähriges Kind, das fliegt aus dem Auto, als wäre nichts. Also das ist schon, Ja, aber das Entscheidende war ja, dass man euch alle aus dem Auto rausgeholt hat, ob angeschnallt oder nicht angeschnallt. Ne? Natürlich ist es wichtig, dass die Kinder angeschnallt sind. Das ist klar. Vielleicht kannst du ja über den Sender jetzt noch ein Dankeschön sagen. Ich habe gedacht, deswegen habe ich eigentlich auch angerufen. Ja, du sprichst dir vielleicht zufälligerweise. Ich weiß nicht, ob man es machen kann. Ja, bitte, sprich sie an, die Leute. Und ich wollte sie nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Vor allem eben diese liebe Frau, die versucht hat, sich mit mir zu verständigen, obwohl sie dann erst im Nachhinein erfahren hat, dass sie eigentlich ganz gut versteht. Tolle Sache. So muss das sein, die Hilfsbereitschaft. Auf jeden Fall. Also ich wollte mich wirklich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, wenn sie vielleicht sich über euch melden könnte. Also ich würde mich wirklich freuen, mit diesen Leuten Kontakt zu halten. Das war am 18. August, sagst du, ne? In der Nacht vom 17. auf dem 18. August. In Italien. In Italien, das war bei Potenza, also es sind 1500 Kilometer von ihr entfernt sind, Wie gut, dass es gut gegangen ist. Ja, auf jeden Fall. Nur eben, was ich auch noch sagen wollte, ich meine, weißt du, wir waren jetzt so weit von zu Hause entfernt und was mich in dem Moment geschockt hat, also dann im Nachhinein muss ich sagen, dass da mitten in Italien, im Süditalien, wer hält da an, zwei deutsche Familien. Das ist natürlich ein verrückter Zufall. Ja. So, liebe Paola, du grüßt mir herzlich deine Familie. Außer die Kleine. Wenn sich bei uns jemand meldet, reichen wir das natürlich gerne an dich weiter. Okay. Alles Gute. Auf Wiederhören. Also, tschüss. Helden und Lebensretter, das ist unser Thema heute Nacht. Und jetzt geht's weiter mit, ich muss meine Regie mal fragen, mit Joachim. Joachim ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Joachim. Ein Retter oder ein Geretteter? Ein Retter. Ein Retter. Zweifach, ja. Bitte? Zweimal. Zweimal. Was Zweimal ist passiert? Ist das passiert. Ja, also das erste Mal ist das gewesen am 4. Advent 97. Da bin ich mit meiner Ex-Frau auf dem Weg gewesen zu meinen Schwiegereltern. Da wollten wir die Kinder abholen. Und das war eine Brücke über eine Schnellstraße. Und am Ende von dieser Brücke stand also jemand, der also wild in der Gegend rumgefuchtelt hat mit den Armen. Und da sagte meine Ex, da stimmt was nicht, halten wir mal an. Und dann haben wir angehalten und dann sagte der, da vorne hängt jemand an der Autobahnbrücke, ne? Man konnte also gerade noch die Hände sehen und der war auch... Ah, der hing schon an der Autobahnbrücke. Der hing schon an der Autobahnbrücke in also, Höhe der Überholspur, ne? Ja. Und ja, da sagte ich, kenne den. Also er klammerte sich fest an die Brücke und der Rumpf hing schon in der Luft. Richtig, genau. Und sagte, ich kenne den. Seine Frau hat ihn da so vor 2 Wochen verlassen und jetzt wollte er sich wahrscheinlich das Leben nehmen. Ja, und der hing dann also in dieser Brücke. Mein Gott, das kann man doch gar nicht lange aushalten, so zu hängen. Ich weiß auch nicht, wie lange er schon da gehangen hat. Mhm. Jedenfalls habe ich gesagt, bleib du mal stehen, ich gehe mal langsam dahin und mal gucken. Muss man ja auch vorsichtig sein, ne? Ja, klar. Ja, und dann habe ich durch dieses Brückengeländer, habe ich ihn also an beiden Armen zu packen gekriegt und habe dem anderen gesagt, und der ist dann über das Brückengeländer und zu zweit haben wir den dann hochgezogen, ne? Wollte er denn hochgezogen werden oder hat er geschrien, bleib weg, komm nicht näher? Der hat einfach nur noch geschrien. Der hat also nicht mehr gesagt, ich will da nicht hoch und so. Mhm. Und der saß auch hinterher in meinem Arm, bis der Notarzt kam und hat gezittert wie Espenlaub, ne? Mhm. Das heißt, in dem Moment, also er war schon so weit gegangen, aber er wollte eigentlich dann doch nicht. Ich denke mal, er wollte doch nicht mehr. Ja, aber immerhin war er schon sehr weit gegangen, ne? Weil das ist ja der letzte Fitzel fehlte ja nur noch. Wäre runtergefahren. Ne? Hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Wie hoch war die Brücke? Na, ich sag mal so 10, 15 Meter ist die auf jeden Fall, ne? Und, na gut, die Straße ist abends nicht so furchtbar stark befahren, aber wenn er da runtergefallen wäre, hätte er sich mit Sicherheit schwere Verletzungen zugezogen und das nächste Auto hätte den Rest besorgt, denke ich mal. Ne? So, jetzt habt ihr den Mann hochgezogen. Ja. Der saß zitternd und bibbernd bei euch. Hat der irgendwas gesagt? Er hat gar nichts mehr gesagt. Ja. Er hat überhaupt nichts mehr gesagt. Er hat auch nicht mehr viel mitgekriegt. Ne? Und er ist dann also auch im NRW verschwunden, also in den Notarztwagen. Und den haben sie dann wahrscheinlich auch direkt, ich sag mal, die LKH gebracht. Du hast gar nichts mehr gehört von dem Fall? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Nun hast du noch eine zweite Geschichte. Ja, das war Pfingsten 98. Da haben wir eine Fahrradtour gemacht am Rhein. Mhm. Ja, und da kamen wir dann, wir sind also mit dem Auto runtergefahren nach Rödesheim. Mhm. Und dann mit dem Fahrrad, so 5, 6 Leute waren wir, sind dann mit dem Fahrrad zurückgefahren, hier Richtung Köln-Solingen. Mhm. Und da waren wir in Godesberg. Und da sahen wir erstmal am Rheinufer eine Menschentraube stehen. Und der Rhein hatte also auch Hochwasser, ne? War so richtig kräftig Wasser drin. Und wir haben uns auch unseren Spaß draus gemacht, im Prinzip an den Fahrradwegen lang zu fahren, weil die waren überflutet und so, Beine hoch und durch, ne? Mhm. Ja, und da sahen wir dann so, ja, 30 Meter vom Ufer weg, also einen Kanuten. Der hatte irgendwas am Haken und brüllte die ganze Zeit, kommt doch mal rein und helft mir. Mhm. Das haben wir so mitgekriegt. So, und dann haben wir gesehen, dass da der wohl irgendwie einen Menschen da im Griff hatte, ne? Ja, und dann sind 2 von uns erstmal reingesprungen und ich habe mir dann auch, komischerweise, in so einer Situation reagiert man ja ganz komisch, ne? Schuhe habe ich anbehalten, den Rest habe ich mir vom Leib gerissen, ne? Komisch. Und ist aber von der Temperatur kühl, oder? Ja. War recht kühl. Die Außentemperatur auch, der Rhein sowieso wahrscheinlich? Nö, eigentlich nicht. Es war ja Pfingsten, ne? Wie Pfingsten 98 war. Juni, ja, es war regnerisch und wie gesagt, Hochwasser im Rhein war schon recht kühl, ne? Also da war ein Kanufahrer. Ja. Der hatte jemanden irgendwie im Schlepptau oder war der auch im Wasser? Ja, der war in seinem Kanu und hielt also die und Frau, hielt die fest, ne? Und die Frau war im Wasser und er hatte den Arm auch im Wasser. Richtig, genau. Genau, und dann bist du reingesprungen? Ja, erstmal sind 2 von uns reingesprungen von der Gruppe und ich bin dann hinterher gesprungen, wollte dann auch hinterher. Und dann sah ich also, dass die Frau schon hatten, die 2 von uns. Und dann habe ich am Ufer gestanden und habe gesagt, also jetzt, du hältst mich jetzt mal fest, ne? Mhm. Und ich habe sie dann also zu halten gekriegt. Die anderen beiden von uns waren also schon ziemlich K.O., ne? Mhm. Weil der Rhein starke Strömungen hat. Und wenn er Hochwasser hat, ist es unkalkulierbar und lebensgefährlich, ne? Ich habe das auch gemerkt. Also ich bin eigentlich ein recht guter Schwimmer, aber ich bin innerhalb von einer Minute dermaßen abgetrieben worden. Also das war schon... War diese Frau denn von einer Brücke runtergesprungen oder wie ist das geschehen? Die ist wohl von einem Steg runtergesprungen. Und so wie das dann so aussah, war das wohl also eine... Ja, ein Junkie, also eine Rauschgiftsüchtige, die dann ihrem Leben wohl ein Ende setzen wollte, ne? Und die ist dann also zugedröhnt, sag ich mal, da reingesprungen, war auch bewusstlos, ne? Als wir sie rausgeholt haben. Sogar bewusstlos? Ja. Ihr habt sie dann rausgekriegt, mit vereinten Kräften? Richtig, aber wenn ich da also nicht rigoros gesagt hätte, du und du und du am Ufer, ihr helft mir jetzt, dann wäre da nichts draus geworden. Also der Kanufahrer hat den ersten Schritt getan, der hat die erste Aktion gemacht, nämlich sie gepackt. Ja, sie zu packen. Halt, und ja, ihr habt dann dafür gesorgt, dass sie unter deiner Anleitung, dass sie ja, rauskommt. Ja, ich sag mal, die anderen beiden sind dann also rausmarschiert und ich habe sie dann also noch zu packen gekriegt. Also an einer Hand hatte ich sie und an der anderen Hand hielt mich also einer von den Schaulustigen da fest. Ne? Hör mal, das ist aber eine komische Sache, dass dir, Joachim, 37 Jahre, in 2 Jahren hintereinander so etwas passiert. Ja, nur. Ist doch kurios, ne? Ja, gut. Kann man ja nicht ändern, ne? Nein, aber an dem Zeitpunkt, nein, vorbeikommt. Nein, natürlich nicht. Aber mir ist das noch nie passiert. Ich habe das noch nie, ich hätte noch nie irgendwo einschreiten können. Ich habe das noch nie erlebt. So was passiert mir eigentlich, ja, nur gut. So was nur nicht unbedingt, aber dass ich dann irgendwann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stehe, ne? Du bist dann aber auch, muss man so sagen, ein unerschrockener Mensch, ne? Der dann sofort seine Kleider vom Leib reißt und in den strömenden Rhein springt. Nee, gut, die anderen haben das ja auch getan. Das wird ja im Prinzip, ja. Ja, aber das machen ja nun nicht alle Leute sowas. Das ist toll, dass du das gemacht hast, aber. Ja, aber da denke ich in dem Augenblick auch nicht dran. Da denkst du auch nicht drüber nach, ob das für dich jetzt selber irgendwie eine Gefahr birgt. Oder vielleicht so. Du, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen das nicht so einfach täten. Also in den Rhein springen ist ja noch eine andere Geschichte, als nur, sage ich mal, Anführungszeichen, jemanden von einer Brücke hochzuziehen. Denn das ist ja mit Gefahr für dich verbunden gewesen, mit Unannehmlichkeiten. Also ich finde das schon äußerst lobenswert und zieh meinen Hut, also wirklich. Ja, lobenswert, okay, aber ein Held bin ich nicht. Nee, ein Held musst du nicht sein, aber es ist eine, also weil Helden und Lebensretter. Ja, Held ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Hat dein Redaktionsmitglied gefragt. Aber nee, es ist schon eine tolle Sache. Wie fühlt man sich denn, wenn man zweimal zumindest dazu beigetragen hat, dass ein Leben gerettet wurde? Ja, ich sag mal, beim ersten Mal habe ich, also hinterher, als ich dann bei meinen Schwiegereltern saß, habe ich mir erstmal 2 Pinchen genommen, weil dann kommt der Adrenalin-Schock. Also dann denkst du auch erstmal nach, was wäre gewesen, wenn du ihn nicht zu packen gekriegt hättest und er wäre runtergefallen. Klar. Dann macht man sich ja wahrscheinlich dann auch irgendwelche Vorwürfe, ne? Und da habe ich gedacht, Du hast das mit der zweiten Frau, die war auch bewusstlos, als ihr sie dann am Ufer hattet. Naja, die haben sie dann erstmal mehr oder weniger reanimiert, ne? Das war also auch nicht so ganz einfach, ne? Und die ist auch abtransportiert worden dann? Die ist auch abtransportiert worden. Und du hast zu der auch keinen Kontakt? Nee, auch nicht. Das ist ja auch kurios. Die würde doch wahrscheinlich, oder die beiden würden ja vielleicht gerne auch sich bedanken bei dir oder bei euch und es geht gar nicht. Oder liegen eure Adressen irgendwo bei der Polizei oder bei wem auch immer? Nö, auch nicht. Nö, ich bin da, also bei dem einen Fall bin ich dann nochmal befragt worden hinter von der Polizei, ob das denn wirklich wie ein Suizidversuch ausgesehen hätte. Und gesagt, ja, das war wohl eigentlich eindeutig, wenn einer über der Autobahnbrücke hängt. Ne? Steigt man hier nicht einfach so aus lauter Jux und Dollerei rum. Ne? Also ich will ja sagen, das stelle ich mir wirklich als ein sehr schockierendes Bild vor. Wenn ich an einer Autobahnbrücke jemanden hängen sehen würde, das ist ja auch wieder wie in so Actionfilmen, wo man denkt, das gibt's gar nicht so im Leben. Aber natürlich gibt es alles im Leben auch. Finde ich schon ein sehr, sehr schockierender Eindruck. Na, ich sag mal, wie weit muss einer gehen, dass er sowas macht? Ne? Toll, toll. Toller Typ, der Joachim. Ach, nur komm. Danke für deinen Anruf und rette noch vielen Menschen das Leben. Greif immer zu, wenn es Not tut. Alles klar. Tschüss, Joachim. Jo, tschüss, Jürgen. Ja, tschüss. Thorsten ist dran. Thorsten ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist der Thorsten. Guten Morgen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung. Dankeschön. Also, ich bin der Gerettete. Ja. Und zwar liegt das, wovon ich jetzt erzähle, ungefähr 16 Jahre zurück. Da war ich 8. Und meine damalige Freundin, also auch noch meine jetzige Freundin, war 2 Jahre älter, die war 10. Wie, mit der warst du damals schon zusammen und heute immer noch? Ja. Und ihr seid heute ein richtiges Paar? Wir sind heute immer noch ein richtiges Paar. Wie putzig. Und im Sandkasten fing es an? Ja, kann man so sagen. Ja, okay. Ja, also es ging darum, dass wir mal im Ententeich nach Froscheiern Ausschau gehalten haben. Wie das alle Kinder so tun manchmal. Ja. Auch ich tat es. Ja, und wir sind dann im Ententeich rumgelaufen und das war ungefähr knietief, also Meter lang, so war das immer knietief. Und naja, ich bin dann vorausgegangen, ein paar Meter, sie hinter mir her und wo ich ungefähr in der Mitte war von diesem Ententeich, auf einmal bin ich eingesackt bis zum Hals. Das war also so, ja, der Untergrund war so Morast, so Schlamm, kann man sagen. Ne? was für ein Kind wahrscheinlich schon der absolute die Angst ausgelöst hat, ne? Wenn man ja, da so absackt. Weil ich ja auch nicht schwimmen konnte. Mhm. Also ich habe erst sehr spät schwimmen gelernt. Mhm. Und ich habe natürlich geschrien und so um mich so gepaddelt mit den Händen und so. Mhm. Und ja, meine Freundin, also die Sandra damals, die hat da gelacht und die fand das ganz komisch, ne? So sind die Frauen. Die hat das gar nicht richtig begriffen, dass ich Todesangst hatte in dem Augenblick, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich auch noch mein Gleichgewicht verloren und bin also direkt unter Wasser getaucht. Mhm. Also habe nicht mehr auf meinen Beinen gestanden. Und ich konnte mich auch nirgendwo festhalten, also weil ich ja mittendrin stand, ne? Und dann? Da war doch die Holland in Not. Du bist du konntest nicht schwimmen. Du warst Ich habe dann geplanscht und gepaddelt die ganze Zeit. Ja, und sie ist dann natürlich mir schneller zur Hilfe gekommen, ne? Und dann hat sie gemerkt, dass es schon sehr ernst ist. Ja, also da hat sie aufgehört zu lachen und so, ne? Weil dann hat sie schon gemerkt, dass ich also auch voll in Panik gewesen bin, ne? Jetzt sag mir doch mal, das ist mir am Anfang durcheinander gekommen. Ist die Freundin genauso alt wie du? Nee, die ist 2 Jahre älter. Die war damals 10 Jahre und du warst 8 Jahre. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und die hat mich dann da raus geholt, ne? Mhm. Da rausgezogen. Mhm. Und wenn die nicht da gewesen wäre, wärst du ertrunken. Also ich nehme das stark an, ne? Mhm. Mhm. Nur ich habe auch nicht gedacht, dass das auf einmal so tief runtergeht. In der Mitte von Ja, nun wart ihr beide Kinder. Sie war auch erst 10 Jahre, du warst 8 Jahre. Mhm. Als ihr euch dann gegenseitig da rausgeholfen habt, oder sie dir rausgeholfen habt, war dir das denn klar, in welcher Gefahr du geschwebt hast? Also ich hatte irgendwie so einen Schock in dem Moment. Mhm. Aber nachher wurde mir das erst klar. Mhm. Ne? Mhm. Aber wahrscheinlich denkt man auch mit 8 Jahren ein bisschen anders als jetzt mit 24. Klar. Jahren. Aber immerhin scheint es ja doch ein sehr, sehr einprägendes Erlebnis gewesen zu sein, wenn du das heute auch noch so vor Augen hast, ne, und auch so dich so erinnerst daran. Ja, also wenn ich mich jetzt so daran erinnere und das nochmal so durchspiele, werde ich schon ein bisschen kribbelig und so nervös, ne? Hör mal, aber das ist ja auch eine ganz kuriose Geschichte, dass du dann mit dieser Frau, mit der du damals schon befreundet warst, heute zusammen bist, richtig? Ja, das stimmt. Das ist also schon. Wie kam das denn? Wann fing es denn an, bei euch zu funken, auch in dieser erotischen Ebene? Ja, erotische Ebene, ja, das war natürlich damals in dieser Zeit noch nicht, ne? Nee. Das war dann erst, ja, wann das auch ganz normal anfängt, mit 14, 15. Ja. Ist das jetzt deine erste Frau? Hast du sonst noch, wir kommen vom Thema, aber egal. Hast du sonst noch keine Frau gehabt bislang, außer diese Frau? Nee, also eigentlich, ja, ich habe schon Erfahrungen auch schon mal jetzt, also sozusagen fremdgegangen einmal. Aber das ich will dich ja gar nicht jetzt hier kneten, aber es ist halt eine ungewöhnliche Geschichte, ne? Ja, ja. Komisch finde ich ja auch, dass man als 8-jähriger Junge mit einem 10-jährigen Mädchen befreundet ist. Auch nicht so, ist auch eher ungewöhnlich, ne? Ja, das ist ungewöhnlich, dass die Frau mal älter ist als der Genau, Mann. Ein 10-jähriges Mädchen ist ja uralt, ne, wenn man ein 8-jähriger Junge ist. Ja, das stimmt. Das ist. Ja. Nur wenn wir heute noch mal spazieren gehen oder so an diesem Ententeich, dann kommt dann zwangsläufig auch die Erinnerung, kommt dann hoch klar, damals. Klar. Deine Lebensretterin, deine Freundin heute. Ja, das ist schon. Ja. Auch eine sehr schöne Geschichte. Grüße an die Freundin. Ja, danke schön. Alles Gute, Thorsten. Ja. Bis irgendwann mal. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr haben wir jetzt gleich auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. Überzogen. 1.34 Uhr und 11 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow. Domian, heute Nacht heißt unser Thema Helden und Lebensretter. Wem von euch wurde schon mal das Leben gerettet? Wie war die Situation? Wer hat euch das Leben gerettet? Und habt ihr schon mal jemandem das Leben gerettet? Und seid deshalb ein Lebensretter oder vielleicht sogar ein Held, das sagt man natürlich nicht gerne von sich selbst, aber man kann ja sagen, ich war ein Lebensretter, das ist ja ein ganz sachlicher Begriff. Wenn man ein Held wird, das sagen dann die anderen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist der Andreas und Andreas ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. 25 Jahre. Ja, habe ich gesagt. Andreas. Ich höre dich ganz fest. Ich muss mal hier versuchen, ein bisschen. Ja, das kriegen wir. Kriegen wir so, jetzt haut es besser hin. Hallo Domian, nee, Jürgen, Verzeihung. Hi. Ist dir das Leben gerettet worden? Nee, mir ist nicht das Leben gerettet worden. Ich habe jemand geholfen, sein Leben wiederzubekommen. Was ist genau geschehen? Ich muss sagen, ich bin vom Beruf, bin ich Rettungsassistent. Ah ja. Vom Beruf ein Lebensretter quasi, ne? Ja, kein Lebensretter. Es ist halt mein Beruf, Menschen zu helfen, ne, ja, in der Not. Ja. In der Minute halt dann da zu sein. Mhm. Ja, also ich bin seit 6 Jahren Rettungsassistent und seit circa 4 Jahren noch Krankenpfleger dazu. Mhm. Ich arbeite in der Notaufnahme in einem großen Krankenhaus, mhm, und wir decken halt auch den notärztlichen Dienst ab. Das bedeutet, wenn ein Notarzt gerufen werden muss, dann packe ich den in mein Auto und fahre dann halt los. Mhm. So, jetzt weißt du so ein bisschen mal, was ich mache. Mhm. Mhm. Und ja, ich wurde gefragt, was mich sehr berührt hat in meiner Zeit, wo ich den Beruf schon ausübe. Und ich erinnere mich da immer an einen Fall zurück. Und zwar war das eine hilflose Person, ungefähr 32 Jahre alt, männlich. Eine hilflose Person? Ja, also wir nennen Personen hilflose Personen, ne? Mhm. Wie würdest du jetzt sagen? Keine Ahnung. Sprich mal ein bisschen deutlicher, ich hab nicht verstanden. Wir nennen die Person hilflose Person, ne? Ja. Hilflose Person heißt es bei uns männlich. Mhm. Sind wir dann da hingefahren, mhm, haben die Tür geöffnet mit der Feuerwehr, weil die Tür wurde uns halt nicht geöffnet von innen, dann hat die Feuerwehr die Tür aufgemacht. Lass mich trotzdem fragen, das habe ich nicht richtig verstanden. Wen nennt ihr hilflose Personen? Die einen Selbstmordversuch gemacht haben oder wer? Also wenn du jetzt die 112 wählst, mhm, ja, und du sagst, ich stehe hier auf der Autobahn, habe einen Unfall, dann bedeutet das bei uns hilflose Personen. Ach so, auf der Autobahn. Das sind allgemeine Begriffe, alle, genau, die bei euch anrufen, eure Hilfe erbeten. Genau. Ich verstehe. Mhm. Und ja, dann haben wir eine männliche Person vorgefunden, ungefähr 35 Jahre alt, mhm, oder so. Er hatte sich versucht, die Pulsadern halt aufzuschneiden, aber hat halt nicht richtig gemacht. Mhm. Und ist dann 2 Tage lang in der Wohnung so verharrt, ja, auf seinem Sessel. Er war halt fast ausgeblutet, also 50-50 wirklich, mhm, nur noch. Und ja, das zu der Geschichte. Warum das so kommt und so, in dem Moment weißt du es ja nicht. Du machst deinen Job, mhm, bringst ihn ins Krankenhaus, stabilisierst ihn, das war's. Ne? Wer hat euch denn überhaupt informiert? Der Nachbar war das gewesen. Der hat irgendwas, ja, mitbekommen, dass da was nicht, ja, stimmt. Da war die Musik so laut gewesen, irgendwie schon seit, mhm, Tagen und ja. Was habt ihr mit dem Mann denn gemacht? Konntet ihr vor Ort ihm helfen oder musste er sofort in eine Klinik und Bluttransfusion oder weiß ich was? Was der, man da, der Mensch musste halt erstmal stabilisiert werden für den Transport, mhm, ne? Und dann bekam er sofort ungekreuztes. Ja, das wurde schon, das kam uns schon entgegen. Ungekreuztes? Ungekreuztes, ja, das ist Blut. Wenn du jetzt Blut benötigst, dann, mhm, weißt du deine Blutgruppe nicht. Mhm. Ne? Um die Blutgruppe festzustellen, der Prozess dauert ein Weilchen, deswegen macht man eine Schnellkreuzung, mhm, und versucht so eine gleiche Basis halt zu finden, mhm, so in etwa, ne, mhm, bis das richtige Blut dann halt da ist. Das heißt, dass du oder ihr nun vom Berufswegen, aber immerhin, diesen Mann das Leben gerettet habt. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre er gestorben. Ja, genau. Und, also, und im Nachhinein, wenn einem viel an der Person gelegen hat, schaut man dann auch mal im Krankenhaus nach, mhm, und fragt, wie es so geht, wie, mhm, es steht. Vor allem bei Suizidpatienten, weil die ja eigentlich direkt in die Psychiatrie dann, mhm, wandern. Ne? Mhm. Er hatte halt sein Coming-out gehabt vor 2 Tagen. Mhm. Er war homosexuell. Mhm. Es wurde nicht akzeptiert von seinem Umfeld. Mhm. Und das hat ihn wirklich sehr getroffen, weil, mhm, auch seine Familie halt nicht hinter ihm steht. Ne? Hast du so einen Fall vielleicht dann noch mal ein bisschen länger verfolgt und weißt, was aus diesem Mann geworden ist? Oder kann man das gar nicht, schafft ihr das gar nicht in der Fülle eurer Aufgaben? Mir ist es bis jetzt erst einmal so. Mhm. Ja. Ansonsten schafft man das nicht. Das, Das war, glaube ich, falsch, wenn man sich so lange dahinter hängt. Ja, das glaube ich auch, weil ihr natürlich auch irgendwie eine Grenze ziehen müsst, ne? Wie weit ihr geht. Ich habe gerade, Andreas, den Joachim, der zwei Leuten durch Zufall Leuten... Mehr Joachims braucht die Welt. Bitte? Mehr Joachims braucht die Welt. Den habe ich gefragt, wie man sich so fühlt. Bei ihm war es nun zweimal ein Zufall. Aber das ist ja dein Beruf. Was ist das für ein Gefühl, ständig dafür verantwortlich zu sein, Leben zu retten, Leben wieder zurückzuholen? Es ist sehr schwer, manchmal damit klarzukommen. Es ist halt mein Job. Du musst es sehen, wenn wir zum Unfallort kommen oder so, wir sind halt nicht die, denken, oh Gott, wie sieht das denn aus und wie soll das nur weitergehen? Wir gehen das halt von der anderen Seite an. Ne? Wir sagen, wir wissen, wie es geht, wir haben das gelernt ausgiebig, wir haben das lang genug gebüffelt, alles. Der Arzt ist ja auch dann immer dabei. Ja? Und ich möchte mir was fragen. Man kann, also ich tue es zumindest nicht jeden Selbsttötungsversuch oder jede Selbsttötung verurteilen. Es gibt sicher Menschen, die sehr eingehend darüber nachgedacht haben und dieses im vollen Bewusstsein tun. Und ich finde, dass man das auch respektieren soll. Ja. Stößt du da manchmal auch an die Grenzen, wenn du mit Fällen konfrontiert bist, wo man das vielleicht vermuten könnte, aufgrund irgendwelcher Indizien, dass du denkst, ich hole jetzt einen Menschen ins Leben zurück, der das wirklich eigentlich nicht will? Erstmal muss ich sagen, grundsätzlich, jeder hat das Recht zu leben. Und jeder muss existieren. Aber jeder hat auch ein Recht, über sein Leben zu bestimmen. Ne? Das ist eine sehr ethische... Meinst du jetzt eine Person, die eher älter ist, ne, wo man schon von Sterbehilfe sprechen kann, oder wo man jetzt direkt sieht, also angenommen ein Drogenabhängiger, schon seit 20 Jahren abhängig oder was weiß ich, er wollte jetzt letztendlich doch den Goldenen geben. Meinst du das eher, oder? Ich glaube, die Schwierigkeit in deinem Beruf ist, dass du das gar nicht in dem Moment sehen kannst, ob das jemand ist, der das sehr bewusst gemacht hat und lange überlegt, oder ob es jemand ist, der es aus einem impulsiven Gefühl herausgetan hat. Ich glaube, das kannst du gar nicht sehen, ne, in dem Moment. Das hast du gut beurteilt eben, ja, stimmt. Insofern stellt sich die Problematik für dich eigentlich nicht, merke ich es gerade, während wir darüber reden. Sowas frage ich mich halt nicht. Mhm. In dem Moment. Mhm. So Fragen sind halt nicht gewohnt. Ne? Es ist halt, man hilft in dem Moment. Ist klar. Man redet ja auch im Nachhinein drüber. Mhm. Das ist sehr wichtig halt auch in der Gruppe, in einem Team halt. Mhm. Ja. Es muss kommuniziert werden, es muss ausgetauscht werden. Mhm. Wir gehen auch alle zum Psychiater, ja. So ist es nicht. Und ich finde es auch gut so. Also ihr geht zum Psychiater, um damit fertig zu werden, mit den Dingen, mit denen ihr konfrontiert werdet. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Also es gibt auch Einzelne, die machen das nicht. Und uns wird es halt angeboten, uns steht die Möglichkeit dazu. Ich finde schon, dass man drüber reden sollte. Natürlich, ja. Und man redet halt nicht so gern mit Freunden drüber oder mit Bekannten. Man lässt die Arbeit da, wo sie ist. Man erzählt mal vereinzelt was, aber nichts Spektakuläres. Und dann vertraut man sich dann doch gerne mal als einer anderen Person an. Ja? Das ist ganz klar. Also, das war der Andreas, ein professioneller Lebensretter. Aber Moment, du hast über Liebe geredet. 30 Sekunden musst du mir auch der Liebe jetzt schenken. Muss ich auch mal kurz über meine Liebe was sagen. Deine Liebe? Ja, du hast die letzte Woche über kurze SMS-Geschichten und so irgendwas geredet. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ja. Du konntest es nicht verstehen, wie die Leute so viel Kurznachrichten verschicken. Nein. Okay, ganz kurz. Auf einem anderen Sender gibt es die Möglichkeit, eine SMS abzuschicken und dann sieht man die Nachricht im Videotext. Ja. Ja. Ich habe eine super Dame da kennengelernt. Die hört auch gerade zu, ich weiß es. Ich habe sie kennengelernt über den SMS-Chat. Wir haben sie getroffen. Ich habe mich verliebt. Sie ist eine super Frau. Und momentan hält uns nur die Distanz und die Arbeit auseinander. Aber Nadine, ich liebe dich trotzdem. Andreas, das können wir jetzt verständlicherweise, hoffe ich für dich, nicht vertiefen, weil wir ein festes Thema haben. Nee, ist schon klar. Aber ich habe schon kapiert, dass die SMS-Geschichten auch... Kann auch fruchten, ne? Kann auch fruchten, ja. Andreas, alles Gute für deinen Job und ich finde es toll, dass es solche Leute gibt, wie du es bist, die solche Jobs machen, die wirklich nicht einfach sind und die hart sind. Klar, wir machen Jobs und was ist es alt und wir kommen schon klar damit, das ist kein Thema. Ich grüße auch alle anderen Retter hier an der Stelle. Das machen wir jetzt alle, hier. Alle, die im Krankenhaus Nachtdienst haben gerade und zuschauen. Genau. Alle, die auf der Wache Nachtdienst haben. Genau. Ich schließe mich an. Kopf hoch. Okay, Andreas, wiederhören. Bis dann, ciao. Tschüss. Anke, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Morgen, Domian. Ja, Anke, hallo. Ja, hallo. Was ist bei dir geschehen? Ja, das war dieses Jahr im August. Mhm. Ja, da war ich bei einer Freundin, hat meine Mutter mich angerufen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach nichts, leg einfach mal los. Du warst bei deiner Freundin? Ja, mhm. Da hat meine Mutter mich angerufen, mhm. dass ich also nach Hause kommen soll, mhm. weil sie hat sich gekrümmt vor Schmerzen, dass ich halt kommen soll. Ja. Deine Mama hat sich gekrümmt vor Schmerzen? Ja, genau. Mhm. Bin ich rüber? Ja, also ich wusste ja nicht selber, was ich machen sollte. Mhm. Ja. Und die Mutti war alleine zu Hause? Ja, genau. Mhm. Und ich dachte mir, naja, rufst du mal die Oma an, mhm. die wird schon wissen. Mhm. Naja, meine Oma und mein Opa gekommen, ja, Krankenwagen angerufen. Mhm. Ja, dann kam der Krankenwagen, Infusion und halt alles drum und dran gegeben. Mhm. Naja, und dann ins Krankenhaus gefahren. Ja, untersucht. Naja, und dann Magendurchbruch. Mhm. Also sie hatte auch Schmerzen im Magenbereich? Ja, genau. Aber mhm. die Ärzte haben zu mir gesagt, das ist eigentlich untypisch für, ja, sagen wir, für eine fast 40-jährige Frau ist, mhm. Magendurchbruch. Das kriegen eigentlich nur ältere Leute, die, weiß ich nicht, ein Geschwür an der Bauchdecke oder mhm. einen Tumor im mhm. Bauch hatten. Mhm. Ja, und dann, anderthalb Wochen später, habe ich dann von meiner Freundin erfahren, wir saßen so bei ihr, meinte so, Anke, weißt du das eigentlich? Meinte ich so, was? Ja, eine halbe Stunde später und deine Mutter wäre tot gewesen. Mhm. Ja, es war erstmal ein Schock für mich, weil es mhm. hat mir keiner gesagt. Die mhm. Ärzte nicht, meine Mutter nicht, keine. Mhm. Ja. Also so schlimm war es. Ja. Magendurchbruch ist wirklich eine sehr schwierige und komplizierte Sache, an der man sterben kann. Ja, das stimmt. Und wenn du nicht eingeschritten wärst? Ja, wenn meine Mutter halt mhm. nicht mehr da war. Mhm. Das war, was hast du gerade gesagt, im August, ne? In diesem Jahr. Ja. Geht's denn deiner Mama jetzt wieder einigermaßen gut? Na, es geht so, also sie hat immer noch Schmerzen. Mhm. Sie darf, also muss immer noch Schonkost essen, mhm. keinen Kaffee trinken. Sie ist operiert worden wahrscheinlich dann, ne? Ja, mhm. sie hat, ich will nicht lügen und sagen, was 10 bis 15 Zentimeter lange Narbe mhm. am Bauch. Mhm. Aber weißt du, Anke, das heißt ja auch, dass deine Mutter ein großes Vertrauen und eine große Bindung zu dir hat, dass sie in dieser lebensbedrohlichen Notsituation dich angerufen hat. Ja, klar, stimmt schon. Ne? Sie hätte ja von sich aus auch gleich den Krankenwagen anrufen. Nein, sie hat dich angerufen. Das ist ja auch ein schöner Vertrauensbeweis. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin Einzelkind. Mhm. Also ich und meine Mutter leben alleine. Mhm. Und dann ist das noch klarer, dass die Bindung sehr eng ist zwischen euch beiden. Ne? Ja, würde ich sagen. Und gut, dass du sofort rübergegangen bist. Hätte ja sein können, dass du noch irgendwas mit deiner Freundin bequatscht hättest oder rumgetrödelt hättest oder irgend sowas noch. Ja, ich wollte erst. Also ich habe da noch gesessen, meine Zigarette aufgeraucht war nicht mehr. Siehst du? Ja, ja. Ja. Du hast es gar nicht so ernst genommen am Anfang. Ja, nein, weil meine Mutter, die wurde oft an den Beinen operiert, mhm. weil sie hatte vor 84 ein Autounfall, mhm. halt beide Beine kaputt mhm. und er hat manchmal so eine Phantomschmerzen im so. Bein. Und da hast du gedacht, das kann vielleicht damit zusammenhängen irgendwie? Nein, ja, dass die wieder so ein bisschen flunkert oder so. Ach so. Phantomschmerzen, aha, aha. Ja, das dachte ich halt am Anfang. Also Gott sei Dank, dass du sofort rübergegangen bist. Ja, genau. Und es doch ernst genommen hast. Ja. Die besten Genesungswünsche an deine Mama von mir. Dankeschön. Ne? Und dir auch alles Gute. Ja, auch dumm, ja. Und deine Sendung ist super. Ich gucke sie jede Nacht. Ehrlich? Immer? Ja. Du musst doch wahrscheinlich früh oft in die Schule, oder? Nee, leider nicht. Nee? Was machst denn du von... Ich bin arbeitslos. Du bist arbeitslos, ah. Ja. Und keine Lehrstelle in Sicht? Nee, nicht gefunden. Was möchtest du denn gerne machen? Ja, am liebsten irgendwas so mit Kindern, wo ich... Ja. Weiß ich nicht. Was hast du denn für eine Schulausbildung, für einen Abschluss? Ja, ich habe gar keinen Abschluss. Das ist auch noch ein Problem. Dann solltest du vielleicht dich mal auf den Hosenboden setzen, ja. dass du einen Abschluss kriegst. Also du hast auch keinen Hauptschulabschluss? Nee. Ah, musst du machen, Anke. Ja, ich weiß, aber ach ja, ist halt immer so schwer. Ja, aber guck mal, jetzt ist doch, eine Sache ist doch jetzt wunderbar gut gegangen. Deine Mama hätte tot sein können. Ja. Ne? Jetzt kann man ja auch mal, könntest du ja auch mal so überlegen, naja, jetzt packe ich auch mal noch eine andere Sache an, damit alles das ganze Leben noch besser wird. Denn deine Mutti würde sich bestimmt auch sehr freuen, wenn es ein bisschen voranginge mit dir. Ja, stimmt schon, klar. Du kannst all deine Traumjobs dir von der Backe kratzen, solange du keinen ordentlichen Schulabschluss hast. Brauche ich dir gar nicht zu sagen, weißt du selbst, ne? Ja, das weiß ich selbst. Ich weiß, Wie kommt das denn, dass du von der Schule abgegangen bist? Also ich habe die vierte Klasse wiederholt, freiwillig. Mhm. Und ja, dann Hauptschule gewesen. Mhm. Ja, und dann, ja, okay, ich war auch ein bisschen faul. Mhm. Ich war auch ein bisschen faul, dann haben sie, also nach hat Abgangszeugnis halt. Nach welcher Klasse? Nach der achten. Nach der achten, mhm. Ja, und dann war ich halt Berufsschule ein Jahr, BVJ. Mhm. Ja. Und da lief es auch irgendwie nur den Bach runter. Also ist viel schief gelaufen. Kann ja passieren, kann vorkommen. Aber du bist so jung, du bist 17 Jahre erst alt, da kann man immer noch das Ruder rumreißen und nochmal richtig neu anfangen. Und das würde ich dir wirklich sehr dringend empfehlen, Anke. Für dich und für deine Mama. Ja. Du kannst ja nicht ewig rumhängen, oder? Ne? Das ist auch kein Leben. Ja, stimmt schon. Also, sieh mal zu, alles Gute. Ich wünsche dir toi, toi, toi. Tschüss, Anke. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Michael, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Jürgen. Ja. Michael. Also vorab eins gesagt, ich finde es ja schrecklich, dass du dich Domian nennst. Nein, ihr dürft das... Auch nein, Nordmann nennen. Nee, ihr dürft das ja selbst entscheiden, wie es euch besser über die Lippen geht. Nee, du hast da oft drauf bestanden. Ja, ich mag das lieber, weil ich den Vornamen Jürgen nicht so gerne mag. Ja, aber gut. Die meisten Freunde von mir sagen auch Jürgen, obwohl es einige Freunde gibt, die auch Domian zu mir sagen. Sag ja. du, wie du es möchtest. Lass mal gelten. Ich habe eine ganz kuriose Geschichte. Ja. Und zwar bin ich mal unfreiwillig zum Retter geworden. Und bin eigentlich ein sehr hohes Risiko dabei eingegangen. Erzähl. War ungefähr 1980, 81. Ich war von der Bundeswehr zurück und bin auf Norderney gewesen, habe da Urlaub gemacht. Mhm. Und laufe da am Strand entlang und sehe plötzlich so eine Menschentraube da. War, ich weiß nicht, im Herbst, glaube ich, es war gar nicht Hochsommer. War auch nicht mehr viel Badebetrieb. Jedenfalls eine Menschentraube, 10, 20 Leute um irgendwas herum. Ich konnte es vom Weib nicht erkennen. Aber neugierig, wie man ist, guckt man natürlich. Mhm. Und mitten in dieser Traube lag ein kleines Mädchen, 3 oder 4 Jahre alt damals, und war total blau angelaufen, kriegte ganz offensichtlich keine Luft mehr und alle waren ratlos und sprangen panisch herum. Die Mutter kreischte und der Vater wusste nicht und hin und her. Mhm. Und ich habe aus einer Intuition heraus, ich habe ja damals nicht nachgedacht, ich habe mir auch viele Jahre später noch Gedanken gemacht, war das richtig, was du gemacht hast? Ich habe immer ein Taschenmesser in der Tasche und zwar ein sehr kleines von Winchester. Der Hof, so ein Talisman ist das eigentlich, das habe ich geschenkt gekriegt mal. Ja. Und habe dieses Messer aufgeklappt und habe hier an der Kehlgrube zwischen Brustbein und Kehlkopf gefühlt mit dem Finger und habe da reingestochen. Ach, ja. Wie bei den Mädchen? Ja, weil ich bei der Bundeswehr gelernt habe, dass beispielsweise, wenn jemand im Schlamm gelegen hatte oder so, das waren so ausbildungstechnische Dinge, dass man unbedingt den Mundraum freiräumen muss und weiß der Teufel. Mhm. Und da war nichts zu machen, das Kind kriegte auf den Teufel keine Luft. Die hatten schon versucht... Aber in dem Mundraum von dem Kind war nichts? Da war nichts. Da war nichts. Definitiv nichts. Die hatten auch schon versucht, das Kind auf den Kopf zu stellen und auf den Rücken zu schlagen und weiß und das Kind war auch nicht ins Wasser gefallen oder so? Nee. Nein, das war einfach so passiert. Ich sag dir gleich, was da passiert ist. Ja, ja. Ich habe dieses Messer da reingerammt, das war eine Spitze. Ich habe einen Finger reingesteckt. Es gab, habe ich gerade deinem Redakteur schon gesagt, ein saugendes, schmatzendes Geräusch. Ich habe im Nachhinein über Jahre weg immer dieses Geräusch noch im Kopf gehabt. Aber ich wusste, in dem Moment, wo ich das getan habe, es war das Richtige. In dem Moment kriegte das Kind wieder Luft. So, und aber, ein paar Minuten... Ja, lass mich fragen. Die Eltern haben geschrien und gebrüllt wie die Bekloppten. Dass die dich überhaupt da rangelassen haben mit dem Messer? Die konnten gar nicht anders. Weil du so schnell agiert hast? Ja, ich habe so schnell reagiert. Ich habe einfach über das Kind gebeugt. Die standen alle hilflos drumherum und drehten sich im Kreis, wie halt so eine Paniksituation ist. Mhm. Und das Kind lag da hilflos und wie so ein, wie so ein Karpfen am Ufer und kriegt keine Luft. Wie tief hast du denn in die Kehle reingeschnitten? Ich sag dir ganz ehrlich, so lang wie die Klinge war, so etwa 3-4 Zentimeter. Hier, wo der Kehlkopf ist oder unten drunter? Der Kehlkopf ist oben und das Brustbein, der obere Ansatz, wo die Rippenbögen auch sind, ist 1 Zentimeter, 2 Zentimeter drunter. Mein Gott, hast du Nerven gehabt. Ja, kann ich dir wohl sagen. Ja, erzähl mal weiter und dann? Ich habe so manches Mal später noch gedacht, es hätte ja auch falsch laufen können. Du hättest auch in den Hauptschlagader stechen können. Ich hätte ja auch zum Mörder werden können. Ja. Habe ich aber in dem Moment nicht drüber nachgedacht. War wirklich eine ganz intuitive Geschichte. Du bist da mit dem Finger reingegangen. Ja, du hast irgendwas gemacht und dann klupfte das so. Nein, ich habe den Finger da reingehalten, damit diese Öffnung offen blieb. Ach so. Ne? Weil das hätte sich sonst sofort wieder geschlossen. Ich sah auf jeden Fall, das blubberte in dem Moment, wo ich da reingestochen hatte. Also dachte ich, da ist irgendwo, geht da Luft rein oder raus? Also geht da jetzt was? Okay, und dann? Dann habe ich da mit dem Kind gelegen und das Kind kriegte wieder Luft. und Luft und Luft und die Leute wurden auch ja nicht ruhiger, also noch infernalischer und dann kamen plötzlich, ich sage nur noch ein paar Leute mit einer Bahre und Kittel und rosa Westen, diese Warnwesten, die tragen, und die haben das Kind dann mitgenommen. So, und zwei Tage später steht der Vater von dem Kind in dem Hotel, der muss wohl die ganze Insel da abgeklappert haben und die ist ja nicht sehr groß, und hat wohl nach mir recherchiert und gefragt und hat sich bedankt ohne Ende. Und der Witz, weil du vorhin fragtest, ob das Kind im Wasser gelandet ist, das Kind hat einen Campino-Bonbon verschluckt. Ach, das ist unglaublich. Da stellt sich mal einer vor, ja, ne? Also ich finde es unglaublich, was du da erzählst. Du hattest aber bei der Bundeswehr keine Ausbildung als Sanitäter. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war nur dieser grobe Abriss, was macht man im sogenannten V-Fall, ja, wenn der Kollege da angeschossen im Schlamm liegt. Also. Und da kriegt man das gelehrt, dass man das aufschneiden muss? Man muss im Zweifelsfall so einen Luftröhrenschnitt beherrschen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob das bei der Bundeswehr noch gelehrt wird. Ich war, wie gesagt, damals in Bühl in Holland bei der Luftwaffe. Ich muss ja immer bei solchen Sachen sagen, bitte nicht so einfach nachmachen. Nein, bloß nicht. Bloß nicht, ne? Weil ich weiß auch nicht, ob ich heute noch mal den Schneid dafür hätte. Mhm. Also ich kriege selbst einen trockenen Mund, wenn ich heute darüber nachdenke. Hat dieses kleine Mädchen, wie alt war das Mädchen, sagst du? Drei oder vier. Drei, vier Jahre. Hat das nicht dann wie wahnsinnig geblutet aus dem Hals? Ja, natürlich hat das erstmal geblutet. Da ist auch, so wie ich nachher vom Krankenhaus gehört habe, ich habe mich nachher auch noch ein paar Mal drum gekümmert, ist natürlich auch ein Teil Blut in die Lunge reingelaufen wohl oder was. Mhm. Aber es war das kleinere Übel. So, das heißt, das Mädchen wäre auch unter Umständen erstickt, wenn du nichts gemacht hättest? Das wäre erstickt, ja. Das ist definitiv so gewesen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Also das Kind war schon blau und die Sanitäter haben auch am Krankenwagen noch gesagt, 2-3 Minuten mehr und wir hätten sofort wieder leer wegfahren. Das ist wieder so ein Ding, wo man sagt, da darf man, also wenn du nachgedacht hättest, hättest du es wahrscheinlich nicht getan. Hättest du nicht getan. Hätte ich dann nicht getan. Also ich denke mal, in manchen Situationen darf man einfach nicht zögern, aber man muss dann das Richtige tun. Das war nun der glückliche Zufall. Mhm. Ja, ich hätte ja auch was Falsches tun können. Aber ich bin dann nach wie vor glücklich drüber und ich habe noch über einige Jahre weg mit diesen Eltern Kontakt gehabt und wir haben telefoniert und haben uns lustige Faxe geschickt und weiß der Teufel. Weißt du, was mich auch wundert, dass die Eltern, wahrscheinlich waren die so baff, dass die dich nicht weggestoßen haben, als du die dann... Die kamen da nicht zu, weil die waren schon eigentlich so in die zweite Reihe gedrängt, weil alle anderen, die wollten irgendwas tun und hatten aber nichts eigentlich. Ne? Das war eine ganz kuriose Situation und... wie gesagt, die ist mir heute noch so präsent. Bist du denn da nicht von den anderen angegriffen worden nach dem Motto der... Erstmal war natürlich ein Riesengezeter, nachdem die sahen, dass das Mädchen blutete, weil was ich eigentlich gemacht habe, haben die gar nicht gesehen. Ach so. Das ist so schnell passiert und ich war über das Kind gebeugt, aber ich habe es bis heute nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist klar, dass du es nicht bereut hast. Das ist, nee, ehrlich. Und durch ein verschlucktes Bonbon ist das passiert. Ja, ein Campino. Markenname Campino. Diese großen, dicken Dinger. Man kann natürlich sich auch mit anderen Bonbons verschlucken. Bitteschön, wenn sie groß genug sind. Aber daran sieht man doch eigentlich, dass so eine Herstellerhaftung eigentlich viel zu weitläufig ist. Ja, den Topf wollen wir jetzt als Thema nicht aufmachen. Da müsste draufstehen auf so einer Tüte, nicht unter 7 Jahren verzehren. Ich weiß ja gar nicht, ob man von Gummibärchen sich nicht vielleicht auch... so verschlucken kann, dass man keine Luft mehr kriegt. Ja, weiß man alles. Dieses Mädchen ist ja mittlerweile schon eine junge Dame, ne? Ja, ich habe aber von der nie wieder was gehört. Nie wieder was gehört, ja. Nee. Wird ja wahrscheinlich, vielleicht mit den Eltern mal irgendwann drüber geredet, aber ich persönlich habe da nie ein Feedback erhalten. Als das Mädchen dann abtransportiert war und die Versammlung hatte sich so ein bisschen aufgelöst. Ja, ich habe eine nasse Hose gehabt. Ich wollte gerade sagen, da kam der Schock doch wahrscheinlich in die erste Woche. Da habe ich erst mal gemerkt... vielleicht sitzt du morgen im Gefängnis, das Kind ist tot oder was auch immer. Mhm. Aber ich habe intuitiv das Richtige getan und da stehe ich nach wie vor zu. Dieses Messer war ja natürlich auch nicht steril. Das kann ja auch dann noch irgendwelche Folgen gehabt haben, hat es aber wahrscheinlich nicht. Nein, hat es nicht. Ich denke mal, wenn da jetzt eine Sepsis eingetreten wäre, dann hätten die das im Krankenhaus sicherlich in den Griff gekriegt. Ne? Also da hatte man ja auch vor 20 Jahren schon. Aber es ist heute noch, als ich euer Thema heute sah, hast du ja, das ist meine gedacht, Geschichte. Dann. Ja. Ich meine, das ist ja schon eine Sache, wo du auch wirklich sehr stolz drauf sein kannst. So ein bisschen, ja. Also ne? Ein bisschen, ja. Ich bin kein Mensch, der so auf eigenen Aktivitäten rumreitet, wenn sie denn toll waren. Ja. Aber da sage ich mir heute immer noch, Mensch, da hast du einfach intuitiv richtig gehandelt. Irre. Und betone das intuitiv. Viel falsch machen hätte ich nicht können, weil wie die Sanitäter schon sagten, 2 Minuten später hätten wir leer zurückfahren. Ja, ja. Irre Geschichte. Also nochmal, ja, wenn eure Kinder mal Atemnot haben, bitte nicht gleich die Kehle aufschneiden. Was ich noch dazu sagen möchte, dieses Messer habe ich bis heute in Ehren gehalten Ja. Das ist stumpf, da kannst du kein Blatt Papier, nichts mehr mit schneiden. Aber ich, so, wenn ich meine Jeans wechsle, schmeiß eine in die Wäsche, hol die nächste aus dem Schrank, habe ich dieses Messer wieder in meiner Hose. Das ist ein Talisman, so musst du es sehen. Also es wäre eigentlich ein Spaß. Ich, wenn ich mich davon trennen würde, würde ich es euch zuschicken. Aber das wäre eine große Ehre für mich. Ja, weiß ich nicht, ob ich das mache. Ich überlege es mir mal. Michael, tolle Geschichte. Ja, wir sind runter mit der Zeit auch. Wir sind jetzt rund, genau. Es ist also, alles gesagt worden. Ich denke immer, mir geht es eigentlich, man soll helfen, ein bisschen Mut beweisen. Ja, das ist, war schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen bei dir. Alles Gute, schön, dass es so gelaufen ist. Okay. Tschüss, Michael. Ich wünsche euch noch was. Ja, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Karstin Klinger. Das war unsere Sendung Helden und Lebensretter. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuschauen, Zuhören. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Dann könnt ihr euch bei mir melden zu jedem Thema, das euch auf den Nägeln brennt, in der Seele liegt, auf der Seele liegt. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage ciao und bye bye, bis morgen. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. In Frankreich ist wieder ein Fall der Rinderseuche BSE bekannt geworden. Wie die Präfektur im nordfranzösischen Évreux mitteilte, wurde bei einer Probe in der Gehirnmasse einer 8 Jahre alten Kuh der BSE-Erreger nachgewiesen. Alle 123 Tiere der betroffenen Herde wurden nun notgeschlachtet und verbrannt. Seit Jahresbeginn sind in Frankreich damit bereits 104 BSE-Fälle entdeckt worden. Auf die wachsenden Ängste der Verbraucher hatte die Regierung in Paris in der vergangenen Woche mit einem Verbot der Tiermehlverfütterung reagiert. Die Landwirtschaftsminister der Europäischen Union hatten sich gestern auf neue Maßnahmen zur Bekämpfung von BSE geeinigt. So sollen künftig schnell